Sonderzug aus Paderborn. Und die eigentlich totgeglaubte Generation Techno ist wieder auferstanden. okay, um jeden Fall bis nächsten Freitag. in die fette Judenfratze. Mitten in die fette Judenfratze. Und Rohrhacken. Wir tragen Nikes und so ne Sachen, trinken Weinchen zum Einstieg, bereit für ne große Nacht. Reicht mit dem Vorglühen, ab auf die Straße, lustige Trophys und Juppie-Visagen. Jetzt erstmal zu spät, die dann saufen wie wir. Die Straßen sind voll, genauso wie wir. Im Bus werden Jungs ohne Grundvermögen. Was pöbeln du musst, deine Mutter pöbeln. Oranienstraße, noch ein Whisky-Schluck, dann im Einkaufswagen in Richtung Club. Scheiß auf die Arbeit, scheiß auf dein Chef. Wir gehen feiern, doch ist kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir ne Bier. Die Nacht ist jung, denn es ist grad mal um vier. Ich geh heut mit meinen Fotzen in den Club. Wir kommen rein und jedes Opfer ihr guckt. Dieser Scheiß fickt deine Boxen kaputt, denn ich bin heute mit meinen Fotzen im Club. Ja, aber du hast einen Arsch wie eine Kuh. Keine andere hat so einen Anker-Tattoo. Du und deine Achsen, krass auf Anabolika. willst ihn übertreiben, reinstecken, nein, lass mal sein, wir sind high-end, bitch, move, wenn du nur sofort für uns klappt. Du bist der Mittag, 90er, so ein Abfall. Scheiß auf die Arbeit, du scheiß auf dein Chef. Wir gehen feiern, du brauchst kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir ne Bier. Die Nacht ist jung, denn es ist grad mal um vier. Ich geh heute mit meinen Fassen ins Klo. Wir kommen rein und jedes Opfer ist tot. Dieser Scheiß liegt meine Boxe kaputt. Gerade mal Arsch, ja, der Alltagsstress, jedenfalls bezahl ich nichts für die. harter Überträger, jeder hat mal etwas Pech gehabt. Dein Job ist jetzt im Krieg, doch morgen wirst du wieder drüber lachen. Sie ermorden, wie du liebst, doch morgen wirst du wieder drüber lachen. Also heul nicht rum. Dancing.

tanzen, tanzen, tanzen, tanzen.

habe manchmal so richtig Lust auf Ecstasy, aber dann denke ich, besser nicht. Fuck.